بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir machen heute, inshallah ta'ala, mit dem ersten Kapitel weiter. Und wenn wir es schaffen werden, das erste Kapitel für heute beenden. Das erste Kapitel ist ja der Anstand des Schülers in sich selbst. Und wir haben die ersten sechs Punkte davon besprochen, möchten inshallah die nächsten neun Punkte, wenn wir es schaffen, zeitlich heute behandeln. Und der siebte Punkt ist, sich mit dem Glanz des Wissens auszeichnen. Sich mit dem Glanz des Wissens auszeichnen. Und ich weise noch einmal darauf hin, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, über verschiedenste Themen gesprochen hat, ohne sehr oft auf die einzelnen Ayat und Hadithe entsprechend hinzuweisen und entsprechende vielleicht eindrucksvolle Begebenheiten aus der Geschichte zu erwähnen. All dies schmückt natürlich das Buch noch mehr aus, aber man muss irgendwo den Mittelweg finden zwischen der dem zu kurz treten und der Langeweile, und wir versuchen da etwa die Mitte zu erreichen. Sich mit dem Glanz des Wissens auszuzeichnen bedeutet, einen guten Charakter und Rechtleitung zu haben. Und dazu gehören beständige innere Ruhe, Würde, Demut, Bescheidenheit, auf dem geraden Weg zu bleiben, das Geheime und das Öffentliche zu pflegen und sich von dem fernzuhalten, was es zerstört. Noch einmal, sich mit dem Glanz des Wissens auszuzeichnen bedeutet, einen guten Charakter und Rechtleitung zu haben oder rechtgeleitet zu sein. Und dazu gehören erstens beständige innere Ruhe. Die innere Ruhe ist ein Begriff, denke ich, der selbsterklärend ist, aber vielleicht durch das Gegenteil, wie zum Beispiel die Voreiligkeit oder dass jemand hastig ist beim Reden, unruhig ist, zu schnell redet, unüberlegt handelt. All das sind vielleicht Begriffe, die die innere Ruhe und innere Ausgeglichenheit ihr widersprechen. Die Würde, dass der Mensch, und hier gemeint ist derjenige, der vorhat, sich in der Religion auszukennen und nach Wissen strebt, dass dieser Mensch würdevoll ist und nichts Unwürdiges sagt und nichts Unwürdiges tut, dass dieser Mensch demütig ist. Auch die Demut ist eine Art innerer Ruhe, und das Gegenteil davon natürlich ist die Unruhe. Kann auch bedeuten die Unruhe in Bezug auf den Glauben, Unruhe in Bezug auf die Handlung, Unruhe im Sinne von Unbelegtheit, Unüberlegtheit und so weiter und so fort. Die Bescheidenheit, das Gegenteil von Bescheidenheit, bewegt sich im Bereich des Luxuriösen oder auch im Bereich der Gier, dass jemand gierig ist, ob das jetzt mit dem Essen zu tun hat oder ob das mit dem Trinken zu tun hat oder ob das mit anderen Gütern zu tun hat, die man kauft und die man verkauft. Ist das Gegenteil von Bescheidenheit. Bescheidenheit bedeutet, dass man sich mit dem wenigen, was man hat, zufrieden gibt und nicht immer nach mehr und mehr und mehr strebt, aufbauend auf dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wenn der Sohn Adams einen Tal voller Gold hätte, dann wünschte er sich einen zweiten. Und wenn er zwei hätte, dann wünschte er sich einen dritten. Und nichts wird seinen Mund stopfen, außer die Erde. Auf dem geraden Weg zu bleiben, Lusumul Mahajja, das ist auch ein schöner Ausdruck für das Gegenteil und ist das Gegenteil von was? Das Gegenteil von manchen Personen, die schwanken. Personen, die heute so sind und morgen so sind. Heute folgen sie der Gruppe so und so und morgen folgen sie der Gruppe so und so. Heute sind diese Leute für sie gut und morgen sind diese Leute für sie schlecht. Das heißt, jemand, der schwankt, das bedeutet, Er hat keine Prinzipien. Er hat keinen geraden Weg. Er hat kein klares Ziel, das er verfolgt. Deswegen schwankt er. Im Gegensatz zu dem Menschen, dem klar ist, aus welchen Quellen der Religion er sein Wissen schöpft, welchen Menschen er vertraut, welche Menschen er zu Rate zieht, und so weiter und so fort. Das heißt, dass man auf dem geraden Weg bleibt und nicht heute vielleicht religiös ist und morgen wieder zu seinen alten Freunden wieder zurückfindet und so weiter und so fort, was alles dieses Wort noch beinhaltet. Das Geheime und das Öffentliche zu pflegen, dazu gehört das Geheime, das Verborgene, damit sind deine inneren Angelegenheiten gemeint, auf die keiner Zugang, zu denen kein Zugang hat, außer Allah Azza wa Jal. Und im ersten natürlich die Seele. Die Seele ist damit gemeint. Und die Taten deines Herzens und sowas, und so ähnlich. Und auch ist damit gemeint, dass der Mensch sich zu Hause so benimmt, wie er sich auch draußen gibt. Und nicht zu Hause ein anderer Mensch ist, mit seiner Familie oder mit seinen Kindern oder mit seinen engsten Freunden, als wenn er in der Moschee ist oder wenn er mit religiösen Menschen zusammen ist. Das heißt, du kannst diesen Menschen beobachten, ohne dass er es merkt, und er wird trotzdem der gleiche Mensch sein. Er wird trotzdem seine Gebete verrichten. Er wird trotzdem sich gut verhalten, auch wenn es mit seinen engsten Verwandten ist. Er gibt sich nicht in der Moschee anders, als er zu Hause ist. Er ist nicht ein Mensch, der, Gott bewahre, zwei Gesichter hat. Er pflegt das Geheime und das Öffentliche, das Verborgene und das Öffentliche, indem er natürlich sich fernhält von dem, was es zerstört, nämlich die Sünden oder eben die Tatsache, dass man zwei Gesichter hat, die Heuchelei. All dies natürlich ist eine Form, Gott bewahre, um sein Inneres zu zerstören. Ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, ist bekannter, als dass man ihn beschreiben sollte, aber er gehört, rahimahullahu ta'ala, zu den Tabi'in, großen Gelehrten der Tabi'in, rahimahullah. Von ihm, möge Allah mit ihm zufrieden, mit ihm barmherzig sein, wird überliefert, dass er sagte, sie lernten gutes Benehmen und Charakter, genau wie sie das Wissen lernen. Sie lernten gutes Benehmen und Charakter genauso, wie sie das Wissen erlernten. Insofern, liebe Geschwister, stellt euch mal vor, wie erlernt man denn das Wissen? Indem man fragt, man sagt, Sheikh, ich habe heute ein Gebet verrichtet und bei diesem Gebet habe ich den Fehler so und so gemacht. Wie kann ich das jetzt wieder korrigieren? Sheikh, ich habe heute jemanden aus Versehen mit meinem Blick verletzt. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich habe heute meine Zakat berechnet und ich konnte nicht richtig ich bin nicht zum richtigen Ergebnis gekommen. Ich wusste nicht genau, wie man das in der Praxis dann ausrechnet, auch wenn ich die Theorie verstanden habe. Kannst du mir dabei helfen? Umgekehrt genauso. Ich habe ich habe heute jemanden ich schulde jemandem Geld und habe ihm verspätet das zurückbezahlt, wie kann ich das wieder gut machen? Und so weiter und so fort. Das heißt, genauso wie er nach Wissen fragt, fragt er nach gutem Benehmen. Und das ist eine Sache natürlich, die aus der Erfahrung her mehr oder weniger ausgestorben ist. Dass ein Mensch, bevor er zum Beispiel in eine Gemeinschaft geht, jeder von uns ist dieser Mensch, jeder von uns geht irgendwo zum ersten Mal hin und da sollte man sich erstmal vorher fragen, wie sind denn die Sitten in dieser Gesellschaft? Wenn du in ein anderes Land gehst, in eine andere Gesellschaft gehst, in eine andere Kultur gehst, was wird von den Leuten dort erwartet von mir? Was wird von den Leuten von mir erwartet? Wie ich mich zu verhalten habe, wie ich zu reden habe, wie ich und so weiter und so fort. Und bezogen auf das Streben nach Wissen, wie man sich hinzusetzen hat, okay? Ich sehe, Alhamdulillah, die meisten Geschwister sitzen ordentlich. Die haben eben gelernt, dass man entweder im Schneidersitz sitzt, ja, oder eben auf den Knien, wie im Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, aber eben nicht zum Beispiel einfach die Beine ausstreckt in Richtung irgendjemanden. Das ziemt sich einfach nicht, das in einer Moschee zu machen, ja, oder indem man sich Beispiel hinlegt und vorher entschuldigt und sagt, ich bin müde, aber Sheikh, hilft mir nicht übel, dann geh nach Hause, schlaf zu Hause, ja. Aber stell dir mal vor, jemand würde ein Foto machen von einer Gesellschaft, von Geschwistern, die nach Wissen streben, und da liegen zwei, drei daneben wie Leichen, und man weiß nicht, ob sie lebendig sind oder ob sie einfach nur das schlafen. Es gibt Dinge, die gehören sich nicht. Das gehört zu Khiffatul Aql. Khiffatul Aql heißt, das ist Verstandesschwäche. Das ist Verstandesschwäche. Ne? Und was bleibt einem dann übrig, wenn man guten Charakter hat, außer ihm zu sagen, ach, Barakallah, ist kein Problem. Was soll man ihm auch mehr sagen, als das, wenn er selbst nicht rafft und seine Eltern ihn nicht dazu erzogen haben. Insofern, wie setzt man sich hin? Wie spricht man jemanden an? Jeder von uns geht doch irgendwann mal zu irgendeiner Moschee und will eine Frage stellen an jemanden. Ob das jetzt ein älterer Herr ist aus dem Vorstand oder ob das der Imam der Moschee ist oder ob das jemand ist, dem jetzt was verkauft. Wie spricht man diesen Menschen an? Wie möchten sie gerne bezeichnet werden? Onkel, Bruder, Sheikh oder wie auch immer. Es gibt doch in jeder Gesellschaft Bezeichnungen. All das gehört zum guten Benehmen. Natürlich kannst du sagen, wieso? Man kann auch sagen, Herr so und so. Ja, und dann seinen Nachnamen erwähnen. Na, in manchen Gesellschaften ist das vielleicht gutes Benehmen, aber in anderen Gesellschaften bist du dann vielleicht unten durch. Und es ist doch schade, wenn du abgestempelt wirst aufgrund einer Aussage, die du unüberlegt getätigt hast, und du hättest eigentlich nur vorher fragen müssen, wie man sich am besten verhält und am besten anstellt. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, von Raja ibn Haywa. Raja ibn Haywa, rahimahullah, gehört zu der Generation der mittleren Tabi'in. Die mittleren Tabi'in. Man teilt jede überlieferte Generation bei den Gelehrten der Hadith-Wissenschaften ein in große, kleine und mittlere. Und damit meint man eben, die Tabi'in sind natürlich diejenigen, die manche Sahaba, radiallahu anhum, getroffen haben. Aber manche haben eben viele von ihnen getroffen, dann würde man sie als große bezeichnen und manche wenigen als kleine und manche eben mittelmäßig, dann würde man sie als mittlere, Gelehrte der, oder Überlieferer der mittleren Schicht bezeichnen. Wie es ihm doch sei, er gehört zu der mittleren Schicht und er war ein vertrauenswürdiger Überlieferer und er war ein Fiqh-Gelehrter. Nicht nur das, sondern er gehörte laut Imam ibn Hajar rahimahullah zu den hervorragenden Gelehrten. Das heißt, hervorragende waren den Fiqh-Gelehrten. Er ist gestorben im Jahr 112, rahimahullah ta'ala. Von ihm, Raja ibn Haywa, rahimahullah, wird überliefert, dass er zu einem Mann sagte, berichte uns nichts von Leuten, die selig beinahe tot sind und von Schmähern. Berichte uns das, erzähle uns etwas. Ihr wisst, das Erzählen von Geschichten lockert die Atmosphäre, gibt dir die Möglichkeit, dich mit diesen Menschen zu identifizieren. Ja? Natürlich hören wir immer der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Aber er ist natürlich für uns das höchste Vorbild. Und wer ist nicht derjenige Mensch, der schwach wird und der sich manchmal denkt, wie soll ich an diese Persönlichkeit auch nur rankommen? Und dann hört er von Menschen, die keine Propheten waren und die keine Gesandten waren, die Ähnliches geleistet haben wie er, sallallahu alaihi wasallam. Und zweifellos motiviert das, wenn auch der gläubige Mensch sich seine meiste Zeit und die meisten Geschichten sich drehen sollten für ihn um die Propheten, die Gesandten Allahs, wie Allah uns im Koran berichtet. Auf jeden Fall sagt er zu einem Mann, berichte uns von irgendwelchen Leuten, was sie getan haben, geleistet haben, aber berichte uns nicht von Leuten, die seelisch tot sind. Leute, die deren Herzen gestorben sind. Leute, die nicht wissen, wie man sich benimmt. Leute, die keinen guten Charakter haben. Ja? Seelisch tot sind. Leute, die nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Solche Leute brauchen wir nicht für sie erzählen, sondern sie brauchen Leute, ihnen muss man etwas erzählen und sie müssen lebendig gemacht werden durch Erzählungen. Weil wir brauchen Leute und Geschichten von Menschen, die für uns Vorbild sind, sodass wir, und wie viele Muslime nennen ihre eigenen Kinder nach Persönlichkeiten, Sahaba oder Propheten oder wer auch immer, von den frühen rechtschaffenen Menschen. Warum? Damit sie eben nacheifern. Und warum nennt man seinen Sohn zum Beispiel der Großzügige, Karim oder irgendwas? Ja? Warum? Weil man möchte, dass er so einer wird. Ansonsten sind wir alle Diener Allahs. Wir sind alle Abd von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum Abdul Karim? Warum Abdul Rahman? Warum? Damit dieser Mensch natürlich auch irgendetwas von diesen Eigenschaften in seinem Leben umsetzt. Indem er barmherzig ist, indem er gnadenvoll ist, indem er gnädig ist, indem er großzügig ist, indem er edel ist und so weiter und so fort. Berichte uns von Leuten, aber nichts von Leuten, die seelisch tot sind und von Schmähern. Schmähern, die Gott bewahre, auf Arabisch Ta'an, Leute, die immer nur über andere Menschen schlecht reden und Riba betreiben, denn so etwas spornt uns vielleicht nur an, bringt uns auf dumme Gedanken. Beide Zitate, das, was hier gerade von Ibn Sirin und von Raja ibn Haywa, rahimahumullah ta'ala, erwähnt wird, hat der Khatib al-Baghdadi in Al-Jami' überliefert. Und er sagte dazu, Al-Jami' ist ein Buch von Khatib al-Baghdadi, ich weise immer darauf hin, wir haben auch einige Unterrichte darüber mal gemacht. Und zwar gibt es das Buch Al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', ein wahnsinniges Buch, in dem das aus Überlieferungen besteht, zu 99% aus Überlieferungen besteht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Generation danach, wo es an und für sich nur um das Benehmen und den guten Charakter geht, Al-Adab, wie man auf Arabisch sagt. Und das wird überliefert, also nicht wie das Buch jetzt hier, was erklärt, so hast du dich zu verhalten mit dir selbst. Und später geht es dann natürlich auch um, wie strebt man nach Wissen und welche Eigenschaften braucht man dafür. Und dann, wie geht man um mit seinem Lehrer, wie geht man um mit seinem Kameraden und so, die ganzen Kapitel, die inshallah noch kommen. Und dann, es geht in dem anderen Buch von Al-Khatib al-Baghdadi um reine Überlieferungen, die dieses beinhalten und was man daraus dann profitiert. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dieser Hadith-Gelehrte, Autor des Buches, nachdem er diese zwei Zitate erwähnt hat von Ibn Sirin und Raja, sagte er, ein Hadith-Student muss sich abwenden, guck mal, das sind jetzt Aussagen, die kommen, der eine oder andere sagt sich, ich bin ja auf jeden Fall damit gemeint. Oder der eine oder andere sagt sich, das ist doch nicht haram, was soll das? Oder der eine oder andere sagt sich, was soll dieses Übertriebene? Ich will nur sagen, bevor du diese Aussagen hörst, überlege dir, wie ist Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah zu dem geworden, wozu er geworden ist? Wodurch ist Ibn Sirin geworden zu dem, was er geworden ist? Wodurch ist Raja ibn Haywa geworden zu dem, wozu er geworden ist? Diese Menschen haben bestimmte Richtlinien verfolgt in ihrem Leben. Sie haben bestimmte Ziele gehabt. Sie haben auf bestimmte Art und Weise nach Wissen gestrebt. Und sie sagen dir, wenn du so ähnlich sein möchtest wie wir, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Das ist unser Rezept. Bitteschön, geh diesen Weg und du wirst inshallah mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal ebenfalls ankommen, an dem Ziel ankommen oder wenigstens in die Nähe kommen zu dem, wo wir gekommen sind. Ansonsten, Allah subhanahu wa ta'ala hat die guten, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Güter dieses Lebens nicht verboten. Richtig, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht verboten, dass man isst und dass man trinkt und dass man sich gut anzieht und dass man Spaß hat. Und das sind nicht verbotene Sachen. Nur, er sagt dir Folgendes. Ein Hadith-Student, das Buch geht um Hadith, ansonsten für uns gilt das für alles Mögliche, auch Fiqh-Student und Aqidah-Student und Islam-Studenten, alles. Ja? Er sagt, ein Student muss sich abwenden von Spiel, Albernheiten, den Banalitäten in Sitzungen, wie zum Beispiel Witzeleien, Lachen, schallendem Gelächter, vielem Scherzen, einem Übermaß an Späßen, denn es soll einem genügen, ab und zu ein wenig über kuriose und witzige Dinge zu scherzen, ohne dabei die Grenzen des Benehmens zu überschreiten und das Lernen zu behindern. Denn ständiges schlechtes und billiges Scherzen und solches, das das Herz schmerzt und sogar Schlechtes herbeiführt, ist verpönt. Vieles Scherzen und Lachen setzt das Ansehen herab und kratzt am Verstand. Ich weise auf ein paar Punkte hin, die der Gelehrte rahimahullah ta'ala gesagt hat. Er sagte, dass man sich abwenden soll von Spiel. Und er hat es nachher auch dann definiert. Und er redet hier von übermäßigem Spiel. Und darüber hinaus bist du derjenige, der entscheidet, wie viele Stunden pro Tag du in Dinge investieren möchtest, für die es keinen Nutzen gibt für dir, dein Dunya und deine Akhira. Und wie viel Zeit du investieren möchtest in Dinge, die du Yawm al-Qiyamah in deinen Waagschal wiederfinden möchtest. Das war's. Du bist derjenige, der entscheidet, wie viele Ayat aus dem Koran al-Karim du heute auswendig lernst. Du bist derjenige, der entscheidet, ich spiele heute an meinem Computer 2 Stunden, 3 Stunden. Dafür mache ich aber auch 2 Stunden, 3 Stunden, lerne ich Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig. Ja, du bist derjenige, der das entscheidet. Und wir weisen dich darauf hin und fordern dich dazu auf, beziehungsweise spornen dich dazu an und sagen dir, von dem einen hast du viel, von dem anderen hast du vielleicht etwas und manchmal hast du sogar davon Ärger und Neid und was. Ja? Das heißt also, du sollst dich abwenden von Spiel. Und gemeint ist das Spiel, der für dich keinen Nutzen hat für deine Achtung. Keinen Nutzen hat für deine Achtung. Es geht hier nicht um das darum, dass man das abwechslungsreiche sein möchte. Es geht nicht darum, dass man hier nicht ab und zu mal abschalten möchte. Das ist nicht der Punkt. Es geht hier darum, es gibt Leute, sie übertreiben. Es gibt Leute, sie übertreiben. Und sie, ich möchte jetzt keine speziellen Spiele nennen, auch wenn jeder, damit jeder auch von sich selbst überlegen kann, was macht er in seiner Freizeit und wie viel investiert er in das Spiel. Es gibt verschiedene Arten von Spielen. Es gibt elektronische Spiele, es gibt Kartenspiele, es gibt Gesellschaftsspiele, es gibt Spiele im Sinne von Sportaktivitäten, es gibt all diese mögliche Art von Spiele, aber die Frage ist, welche davon haben für dich einen Nutzen und welche nicht, und wenn sie keinen Nutzen haben, wie viel Zeit gebe ich dieser Sache? Gebe ich dieser Sache so viel Zeit, wie manche Gelehrte, die sich sogar überlegt haben, was sie essen sollen, damit sie nicht zu viel Zeit verschwenden beim Kauen des Essens. Denn manche Essenssachen, die lassen sich schneller kauen, schlucken, manche brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja. Das ist eine Sichtweise des Menschen, der weiß, hier bin ich und da wartet der Tod gerade auf mich. Und ich steuere gerade direkt auf ihn zu. Und die Frage ist nur, wann ich bei ihm ankomme, aber ich weiß es leider nicht. Ein Student muss sich abwenden von Spiel, Albernheiten. Albernheiten, das ist ja schon mehr als das, weil Albernheiten, das geht ja schon ins Lächerliche. Denn es gibt bestimmte Aktivitäten, wenn man sie macht, dann würde man dieser Person sagen, dass diese Person wohl einen schwachen Verstand hat. Den Banalen in Sitzungen. Banalen in Sitzungen, das hat er jetzt erklärt, was mit diesen Banalitäten oder mit diesen schwachsinnigen Sachen gemeint ist. Wie zum Beispiel Witzeleien, Lachen, schallendem Gelächter, vielem Scherzen, einem Übermaß an Späßen und so weiter. Denn unser Prophet ﷺ hat gelächelt. Aber soviel ich weiß, hat er gelächelt, bis man seine Zähne sehen konnte, seine Backenzähne sehen konnte, ﷺ. Aber das ist etwas anderes, als dass man lacht, sodass Geräusche entstehen. Oder, wie es hier beschrieben ist, als auf Arabisch Qahqaha, auf Deutsch schallendem Gelächter. Einem schallenden Gelächter. Und dieses übertriebene Lachen, sodass jemand sich nicht mehr kriegt, ja, oder dass er, das ist auch auf wodurch es sogar schmerzt. Manche Leute lachen so laut und so viel, dass ihre Bauchdecke anfängt, Schmerzen zu bekommen, die Bauchmuskulatur, ja. Wenn das nicht übertriebenes Lachen ist, es gibt ja danach keine Stufe mehr, denke ich, weiß nicht, ob Weinen manchmal eine Stufe höher ist als diese, kann natürlich sein. Viel im Scherzen, es gibt Leute, die sind darauf gepolt, ja? Die können keine Sitzung machen, ohne Witze loszulassen. Wir haben so viele Witze auswendig gelernt, die können von morgens bis abends Witze erzählen. Es gibt es. Und es gibt andere Menschen, wenn sie fragt nach einem Witz, erkennt kein einziger. Okay. vieles scherzen. Gemeint ist, man damit übertreibt. Auch der Prophet a.s. hat den einen oder anderen mal zum Lachen gebracht oder zum Lächeln gebracht. Aber es geht hier um das Maßeinhalt. Denn es soll einem genügen, ab und zu ein wenig über kuriose und witzige Dinge zu scherzen. Es ist ein Unterschied, ob etwas Witziges passiert und man deswegen lacht, oder ob man sich hinstellt vor die Leute und sagt, ich erzähle euch jetzt 10 Witze, um sie zum Lachen zu bringen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ohne dabei die Grenzen des guten Benehmens zu überschreiten, denn auch wenn man Witzeleien macht und Späße macht, gibt es Leute, die hier die Grenzen überschreiten und sich selbst erniedrigen durch Worte, durch Lügen, indem sie Witze erzählen und dabei lügen. Das natürlich gehört zu den übelsten Menschen, die so etwas machen. Und er sagt, ohne dabei die Grenzen des Benehmens zu überschreiten und das Lernen zu behindern. Das ist der Punctus Knactus des Ganzen, weil wir reden ja hier über das Streben nach Wissen. Und wenn solche Sachen einen davon abhalten und man sich in eine Gesellschaft begibt, die, stell dir mal vor, du bist mit 5 deiner Geschwister in einem Raum und der eine sagt, erzählt etwas übers Handy. Dann kommt der Nächste und erzählt auch was über sein Handy. Dann kommt der Nächste, dreht das Thema um und sagt, ich habe was von den Nachrichten gehört. Und der Nächste kommt und sagt, morgen habe ich wieder Schule. Und dann fängt es. Auf jeden Fall reden sie von einem Thema zum nächsten. Das ist eine Sitzung. Was haltet ihr von der anderen Sitzung, in dem einer in der Sitzung sagt, liebe Geschwister, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ein Buch aufschlagen über unsere Religion, welches Buch auch immer, den Koran, ein Tafsir, Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Buch über irgendwas in der Religion und wir lesen davon 2-3 Seiten und danach können wir machen, was wir wollen. Der Autor sagte, rahimahullah, denn ständiges, schlechtes und billiges Scherzen und solches, das das Herz schmerzt oder und sogar Schlechtes herbeiführt, ist verpönt, makruh. Vieles Scherzen und Lachen setzt das Ansehen herab und kratzt am Anstand. Und kratzt am Anstand. Das ist tatsächlich der Fall. Anders ausgedrückt, stellt euch mal vor, jemand, den man als einen Witzbold bezeichnet. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Witzbold ein Gelehrter ist, den man ernst nimmt? Insofern, liebe Geschwister, jemand, der den Hampelmann spielt, oder ausgedrückt jemand, der andere Menschen nicht nur zum Lachen bringt, sondern andere Menschen dazu bringt, über sich selbst zu lachen. Kennt ihr das? Ja, dass Leute Sachen erzählen, damit andere über ihn selbst lachen. Dann überlegt man sich natürlich, wie vernünftig ist das? Wie würdevoll ist das für einen Talib Ilm? Passt das in das Bild eines Gelehrten? Und deswegen sehr oft, wenn man über das Thema Muru'a spricht, darüber werden wir gleich sehen, das Thema Anstand spricht, dann fragt man sich öfter, oder dann, wenn man sich fragen würde, gehört das zum Anstand, gehört das zum guten Benehmen oder nicht, dann frage ich dich ganz einfach, stell dir vor, welche Gelehrten magst du? Und sagst du, ich mag den Gelehrten so und so und den Sheikh so und so und weiß nicht was, dann sage ich dir, stell dir mal vor, dieser Gelehrte hätte diesen Charakterzug, von dem du redest. Dieser Gelehrte würde das und das machen, was du gerade gefragt hast, das und das umsetzen, worüber du gerade fragst, ob das zum Anstand gehört. Denkst du, das passt zu diesem würdevollen Bild eines Gelehrten? Und sehr oft ist die Antwort ganz klar, nein. Okay, dann weißt du, dass es auch nicht zum Anstand gehört. Es wird auch gesagt, wer viel von einer Sache macht, wird dafür bekannt. Deswegen der Hampelmann und der Witzbold und der Witzeerzähler, das ist spricht eine Sprache für sich. So wende dich ab von diesen Fehlern in deinem gesellschaftlichen Verkehr und deinen Gesprächen. Und manch Unwissender denkt, dass der laxe Umgang damit Lockerheit sei. Und manch Unwissender denkt, dass der laxe Umgang damit Lockerheit sei. Was soll damit gesagt werden? Manche Leute haben in ihrem Kopf das Bild eines Gelehrten, der streng ist. Und das ist meistens bei den einfachen Muslimen der Fall. Sie haben das Bild von einer starren, harten, strengen Religion, die keine Späße zulässt und die immer ernst ist und bei der natürlich immer alles verboten ist. Und deswegen, wenn Sie jetzt auf jemanden treffen, der als Sheikh bezeichnet wird oder Gelehrter oder Da'ia, wie auch immer, und dieser Witzeleien macht, viele Witze erzählt, sein Publikum in seinen Predigten und seinen Vorträgen immer zum Lachen bringt, dann ist das für Sie ein Ausdruck des eines modernen Gelehrten, ja, oder einer Person, die eben locker ist und nicht so streng ist. Nur ob das Vertrauen erweckt bei den Leuten, wenn es dann um ernste Themen geht, ist natürlich was anderes. Diese Person wird man dann tatsächlich zu Feierlichkeiten einladen, damit sie die Menschen unterhalten, aber nicht, damit man ihn in einem Gremium aufnimmt, in dem wissenschaftliche Themen untersucht werden. Auch wenn er vielleicht das nötige Wissen dazu hat, aber er hat sich so gegeben, und wie man sagt, wer viel von einer Sache macht, wird auch dafür dann letztendlich bekannt. Von Al-Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, wird überliefert, dass er Folgendes sagt: Al-Ahnaf ibn Qais gehörte zu den großen Tabi'in. Man sagt, er ist 67 oder 72 in Al-Kufa, im heutigen Irak, gestorben, rahimahullah. Und er war auch ein vertrauenswürdiger Gelehrter, wie Ibn Hajar, rahimahullah, sagte. Er sagte: Vermeidet es, in unseren Sitzungen von Frauen und Essen zu erwähnen. Er vermeidet es, in unseren Sitzungen Frauen und Essen zu erwähnen. Verhasst ist mir der Mann, der viel über sein Schamteil und seinen Bauch spricht. Es ist nicht zu überhören, nicht zu übersehen, dass viele Witze, die gemacht werden, auch von Da'ias, sich beziehen auf das Thema von Frauen oder in Bezug auf das Thema Essen oder auch andere Themen. Was ist damit gemeint? Dass eben jemand, der eigentlich würdevoll das Wissen und das Erbe der Propheten in sich tragen sollte, viel über das Essen spricht. Und sagt, gestern habe ich dies gegessen und mashallah, das Essen schmeckt super und das Restaurant so und so, das ist wirklich perfekt und so weiter und so fort. Noch einmal, wir reden hier nicht von verbotenen Dingen. Das ganze Buch geht eben Anstand. Aber es gibt Dinge, die ziemen sich nicht für jemanden, der nach Wissen strebt. Und deswegen gilt es, ist die Kunst von uns allen, dass wir solche Themen minimieren. Er sagt, er verhasst es mir, der Mann, der viel über sein Schamteil spricht und über seinen Bauch. Was mit seinem Schamteil? Dass er Witze über Frauen macht. Dass er viele Witze im Bereich des Heiratens und des Frauen macht und Ähnliches. Dazu gehört aber auch natürlich Gefährliches, wie der Prophet a.s.w. in Sahih Muslim darauf hingewiesen hat, als er sagte, a.s.w. Inna min asharrin nasi inda Allahi manzilatan yawma al-qiyama ar-rajula yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Zu den übelsten Menschen bei Allah gehört am Tag der Auferstehung oder diejenigen Menschen, die bei Allah am Tag der Auferstehung die übelsten Plätze einnehmen werden, ist jemand oder ist ein Mann, der zu seiner Frau eingeht und eine Frau, die zu ihm eingeht, und hiernach verbreitet er ihr Geheimnis. Hiernach verbreitet er ihr Geheimnis. Oder hiernach verbreitet er ihre Geheimnisse. Gemeint ist damit, dass Dinge geschehen zwischen Mann und Frau und der Mann oder die Frau hiernach darüber die Menschen informiert. Und das gehört ebenfalls zu dem, worüber ein Muslim sich gar nicht auslassen sollte. Und im Buch des inspirierten Überlieferers, des Führers der Gläubigen, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, Buch oder auch Brief, den er geschrieben hat, über die Gerichtsbarkeit, Al-Qadha, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Umar zufrieden sein, da heißt es, man tazayyana bima laysa fi nafsihi shanahu Allah. Wer sich mit etwas schmückt, über das er nicht verfügt, den stellt Allah bloß. Oder den erniedrigt Allah subhanahu wa ta'ala. Wer sich mit etwas schmückt, über das er nicht verfügt, den stellt Allah subhanahu wa ta'ala bloß. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Mensch sich nicht nach außen hin geben soll, anders als er wirklich ist. Dass der Mensch nicht nach außen hin den Leuten den Eindruck vermitteln soll, dass er sich dass er Wissen hat, das er gar nicht besitzt. Dass er und so weiter und so fort. Darüber hat Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, also über diesen Brief von Umar, radiallahu anhu, ein ganzes Buch geschrieben und dieses erläutert. Das ist das berühmte Buch I'lam al-Waqi'in an Rabbil Alamin. Achtens, zeichne dich durch Anstand aus. Anstand. Anstand ist auf Arabisch Murua. Man soll sich durch Anstand auszeichnen und durch das, was dazu führt, an edlem Benehmen, Freundlichkeit, dem Verbreiten des Friedensgrußes, Gutmütigkeit im Umgang mit den Menschen, Stolz ohne Hochmut, Ehrgefühl ohne Tyrannei, Mut ohne Fanatismus, Eifer ohne Unwissenheit. Erstmal Murua, was jetzt hier mit Anstand übersetzt worden ist, haben manche Gelehrte wie folgt definiert und gesagt: huwa fi'lu ma yujammiluhu wa ijtinabu ma yudannisuhu. Das heißt, es geht hier, was meint man mit Anstand? Anstand meint man alle Taten, durch die man sich schmückt. Und dass man alles an Taten vermeidet oder meidet, durch die man sich selbst schadet. Das ist mit Anstand gemeint. Wir bewegen uns also hier wohl eher nicht im Bereich des Verbotenen und Erlaubten, Halal und Haram, nein, sondern wir bewegen uns hier im Bereich dessen, dass man besser sein möchte als die anderen Menschen, Vorreiter sein möchte im edlen Benehmen, wie zum Beispiel die Nachsicht. Gutes Benehmen ist eine Form von Murua. Und jetzt, wenn jemand dir etwas antut, kannst du auf dein Recht pochen. Kannst du auf dein Recht pochen. Aber ziemt es sich für einen Gelehrten oder für einen Talib Ilm, der Tag und Nacht dazu aufruft und Tag und Nacht predigt, dass man Leuten verzeihen soll und nachsichtig sein soll und nicht immer auf sein Recht pochen soll, dass er am Ende sagt, nein, der hat mir das und das angetan und ich werde mein Recht nehmen und wenn es er am Tag der Auferstehung ist. Es ist sicherlich kein vorbildhafter Charakter. Insofern ist Nachsicht und Verzeihen heißt ja was? Verzeihen heißt ja, man hat dein Recht genommen. Und du könntest eigentlich drauf pochen. Aber du machst es nicht. Weil du möchtest die Stufe erreichen, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erreicht hat. Deswegen gibt es Dinge, die ziemen sich nicht. Deswegen, wenn du diese Position eines Talib Ilm einnehmen möchtest, dann musst du auch entsprechendes Benehmen an den Tag legen. Und du musst auch Geduld haben, mehr als andere. Du musst nachsichtig sein, mehr als andere. Und spendabler sein, mehr als andere. Und Zeit haben für deine Religion, mehr als andere. Und nach Wissen streben, mehr als andere. Du musst den anderen Menschen voraus sein, sonst erniedrigst du das Wissen, das du in dir selbst trägst. Freundlichkeit. Freundlichkeit heißt talaqatul wajh, oder anders ausgedrückt, dass man ein freundliches Gesicht hat oder dass man lächelt, dass man lächelt. Und dieser Ausdruck genauso ist das Lächeln und ist diese Freundlichkeit im Gesicht nicht auch eine Sadaqa bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele Herzen werden dadurch geöffnet, dass man die Menschen einfach nur freundlich anschaut und ihnen freundlich entgegnet. Auch dies gehört zweifellos zur Murua, dem Verbreiten des Friedensgrußes. Was du, wenn du irgendwo läufst und du triffst jemanden, einen Muslim, dass du der Erste bist, sagst Assalamu alaikum. Und dass du nicht überheblich bist und sagst, er müsste mich eigentlich grüßen. Und so weiter und so fort. Gutmütigkeit im Umgang mit den Menschen. Gutmütigkeit ist mehr als nur das zu tun, was er verdient. Es ist mehr als nur zu warten, bis er dich einlädt. Nein, du gehst auf ihn zu, du besuchst ihn, sofern er es nicht mag. Gutmütigkeit, Stolz ohne Hochmut. Stolz ohne Hochmut. Denn Hochmut, das bewirkt sich in Richtung Göttlichkeit. Und das ist für dich verboten. Aber stolz zu sein, sodass du die Ehre der Gelehrten bewahrst und du dich verteidigst als diese Person, in der du dich versetzt. Du bist auf der einen Seite, heißt du Muhammad ibn Ali zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite bist du bekannt durch diesen Beinamen, der Talib Ilm, der Gelehrte. Das heißt, wenn man dich als Muhammad ibn Ali angreift, das ist gar kein Problem für dich. Da kann man dein Gesicht auf den Boden schmeißen, das ist für dich kein Problem der Erniedrigung. Aber wenn man dich angreift, als Talib Ilm angreift, das ist für dich eine rote Linie. Und weil diese Person, in deren Schuhe du schlüpfst, morgen ist es jemand anderes, der in diese Schuhe schlüpft. Und diese Person gilt es zu verteidigen. Und man ist stolz darauf und lässt nicht zu, dass dieses Amt des Imam, das Amt des Gelehrten, das Amt des Muadzin, das Amt und so weiter und so fort, dass diese Personen verletzt werden und erniedrigt werden. Ehrgefühl ohne Tyrannei, Mut ohne Fanatismus. Denn Fanatismus kann blind machen. Mut natürlich auch, aber Mut für die Religion und Mut im Rahmen der Religion. Eifer ohne Unwissenheit. Eifer ohne Wissen. Denn Eifer mit Wissen dämpft. Oder Eifer mit Wissen dirigiert in die richtige Richtung, damit das Ganze nicht, aus den Bahnen gerät. In diesem Sinne, halte dich fern von dem, was den Anstand zerstört. Auf Arabisch die sogenannten Khawarim al-Murua. Khawarim al-Murua. Das, was den Anstand zerstört und dich löschert. In diesem Sinne, halte dich fern von dem, was den Anstand zerstört, in deinem Wesen, deinen Worten oder Taten, sei es durch einen schändlichen Beruf oder schlechte Eigenschaften wie Eitelkeit, Augendienerei, Übermut, Einbildung, Verachtung der anderen und sich in zweifelhafte Situationen zu bringen. Also, wodurch kann diese Murua zerstört werden? Durch Verschiedenes, durch Worte und durch Taten. Durch Worte andere Menschen beleidigt. Durch Taten, durch schändliche Berufe. Es gibt Berufe in jeder Gesellschaft, die als verpönt gelten. Berufe, über die sich die eigenen Eltern nicht freuen würden, wenn man sie ausführt. Das heißt nicht, dass diese Berufe haram sind, aber sie gelten in der Gesellschaft als minderwertig. Wie zum Beispiel als Bestatter zu arbeiten oder bei der Müllabfuhr zu arbeiten oder als Gerichtsvollzieher zu arbeiten oder als Steuereintreiber zu arbeiten. Es gibt Berufe, die sind verpönt und die sind nicht erwünscht. Und keiner wird sagen, MashaAllah, schön, dass du bei dieser Arbeit, dass du diese Arbeit angefangen hast. Ja. Sondern die Leute haben andere Vorstellungen von angesehenen Berufen, wie zum Beispiel ein Mediziner. Keiner würde einen Menschen dafür erniedrigen oder angreifen, wenn er sich zu einem Mediziner hat ausbilden lassen und so weiter und so fort. Oder schlechte Charaktereigenschaften wie Eitelkeit. Was ist Eitelkeit? Eitelkeit heißt in einem Lexikon die übertriebene Sorge um die eigene Vollkommenheit. Die übertriebene Sorge um die eigene Vollkommenheit. Das kann in Bezug auf die Kleidung sein, das kann in Bezug auf die Frisur sein, das kann in Bezug auf das Verhalten sein, all das ist möglich. Augendienerei, Riya und Bewahre. Das ist natürlich, geht das schon in den Bereich des Sündhaften. Übermut, Einbildung, Verachtung, Einbildung. Manche Leute bilden sich ein, dass sie etwas wissen. Bilden sich ein, dass sie Erfahrung haben. Bilden sich ein, dass sie etwas drauf haben. Aber das ist sehr gefährlich. Denn dadurch zerstörst du deinen Ruf unter den Menschen. Besser als oder besser dran ist derjenige, der von vornherein sagt, ich weiß es nicht. Aber ich lerne es vielleicht irgendwann mal. Denn diese Person, die sagt, ich weiß es nicht, die kann sein, sie lernt. Aber die Person, die sagt, ich kenne mich aus, aber sie kennt sich gar nicht aus, der hindert sich selbst am Fortschritt. Verachtung der anderen Menschen, Gott bewahre, andere Menschen gering zu schätzen, andere Menschen nicht anzuerkennen, anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie schlechter sind und unter einem positioniert sind. All das sind Khawarim al-Murua, alles das sind Art und Weisen, durch die du deinen eigenen Anstand und dein eigenes Ansehen bei anderen Menschen zerstörst. Und auch, sagt er, rahimahullah, sich in zweifelhafte Situationen zu bringen. Es gibt Dinge, die sind klar haram, es gibt Dinge, die sind klar halal. Und dazu gibt es Dinge, die, selbst wenn du davon überzeugt bist, dass sie halal sind, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Die meisten Menschen wissen das nicht. Vielleicht ein einfaches, realistisches, einfaches Beispiel, ein Getränk, wo die meisten sagen würden, dieses Getränk ist haram. Aber du bist der Meinung, dieses Getränk darf man trinken. Und wenn du das jetzt in der Öffentlichkeit trinkst, dann ist das Khawarim Murua. Weil das bringt dann die anderen Menschen dazu, über dich schlecht zu denken. Und du hast vergessen, dass du Träger vom Wissen bist. Weil dadurch zerstörst du das Vertrauen der Leute in dich. Auch wenn es halal ist. Und das ist ganz wichtig. Du begibst dich hier in die Fußstapfen oder in die Schuhe, schlüpfst in den Anzug eines Gelehrten, wenn du ein Talib Ilm sein möchtest. Und dann musst du dich auch dementsprechend verhalten. Du kannst nicht sagen, ich bin immer noch dieser Muhammad, der Sohn von Ali, der Sohn von Ahmad. Das geht nicht mehr. Das warst du vorher. Oder bleib in diesem Zustand, aber dann bist du eben nicht auf dem Weg des Talib Ilm. Neuntens, die Vorzüge der Mannhaftigkeit. Die Vorzüge der Mannhaftigkeit, man könnte auch sagen, die Vorzüge der Männlichkeit. Hier geht es einfach um Eigenschaften, die allgemein im Volksmund als männliche Eigenschaften bekannt sind. Auch wenn das natürlich auch Frauen haben können, aber darum geht es jetzt auch nicht. Nicht, dass der eine oder andere sich beschwert oder die eine oder andere sich beschwert. Also wenn wir reden von Tapferkeit und von Mut, ja, und Kampfbereitschaft und solche, dann sind das Eigenschaften, die wohl eher, die meisten Menschen eher mit Männern verbinden. Ja. Und deswegen, wenn wir hier jetzt reden von männlichen Eigenschaften, dann meinen wir solche Eigenschaften, auch wenn natürlich Frauen diese Eigenschaften genauso haben können und manchmal auch Männern voraus sind. Er sagte, Rahman, halte dich an, in Anführungsstrichen, männliche Eigenschaften wie Mut, standhaftes Eintreten für die Wahrheit. Darüber kann man stundenlang reden, weil die Beispiele unter den Sahaba und den Tabi'in für solche Sachen, Allah kennt sie alle. Standhaftes Eintreten für die Wahrheit, einen edlen Charakter, den Einsatz für das Gute, sodass die anderen kaum hoffen, dir zuvorzukommen. Denkt an Umar ibn Khattab und Uthman ibn Affan, Abu Bakr al-Siddiq, so hüte dich vor dem, was sie, das heißt die Mannhaftigkeit, zerstört, an geringer Standhaftigkeit, wenig Geduld, schwacher Ausprägung der edlen Eigenschaften. Manche Leute, sie haben keine Geduld. Manche Menschen, sie platzen direkt vor Wut, wenn man sie provoziert. Das ist kein Vorbild und das ist kein Vorzug. Und das ist keine Mannhaftigkeit. Und das ist keine vorbildhafte Eigenschaft eines Menschen. Der Mensch, der anderen Menschen voraus sein möchte, der anderen Menschen ein Vorbild sein möchte, muss besser sein als sie. Und mehr Geduld aufweisen haben als sie. Und standhafter sein als die anderen. Achte drauf und hüte dich vor dem, was diese Mannhaftigkeit zerstört, an geringer Standhaftigkeit, wenig Geduld, schwache Ausprägung der edlen Eigenschaften. Denn dies unterdrückt das Wissen. Denn dies unterdrückt das Wissen und hält die Zunge ab davon, die Wahrheit zu sprechen und macht sie zu einem leichten Opfer für ihre Widersacher. Ein Zustand, der die Gesichter der Rechtschaffen unter seinen Dienern aus Wut darüber glühen lässt. Diese Eigenschaften, von denen der Autor rahimahullah ta'ala gesprochen hat, dass man sich immer für die Wahrheit einsetzt, dass man mutig ist, dass man sich einsetzt für das Gute und anderen Menschen voraus, all das hilft dir beim Streben nach Wissen. Denn praktisch gesehen, mutig sein bedeutet vielleicht in der Praxis, dass man eine Sache aufgibt für das Streben nach Wissen. Das ist eine Form von Mut. Die Wahrheit zu sagen. Allah sagte, ja, ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Er sagte sinngemäß, o die ihr glaubt, seht euch vor Allah vor und gehört zu den Ehrlichen, gehört zu den wahrhaftigen Menschen. Und Allah sagte, und seht euch vor Allah vor und Allah wird euch lehren. Ein Hinweis darauf, dass das Taqwa ein Grund dafür ist, Wissen zu erlangen. Schlechter Charakter, mit schlechtem Charakter kommst du bei Gelehrten überhaupt nicht weit. Einsatz für das Gute. Das Streben nach Wissen kostet nicht nur Zeit, sondern kostet auch Nerven, kostet Geduld und kostet auch Geld und kostet Opferbereitschaft. Zehntens. Verzicht auf Luxus. Das ist jetzt schwierig, ne? Gewöhne dich nicht zu sehr an Luxus und Komfort. Denn die Einfachheit, auf Arabisch Badada, gehört zum Glauben. Das ist ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Inna al-Badadata min al-Iman. Gewöhne dich nicht zu sehr an Luxus und Komfort, denn die Einfachheit gehört zum Glauben. Und halte dich an den Ratschlag des Führers der Gläubigen Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, in seinem bekannten Schreiben, in dem es heißt, فَأَبِشْ إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمْ وَزِيَّ الْعَجَمْ وَتَمَعْدَدُ وَخْشَوْشِنُ. Hütet euch vor Luxus und der Kleidung der Nicht-Araber, seid wie Ma'd ibn Adnan und gewöhnt euch an ein hartes Leben. Der Autor, rahimahullah ta'ala, erwähnte etwas, was unter den Leuten bekannt war, und das war die Person Ma'd ibn Adnan. Adnan ist ja einer der Urgroßväter des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Insofern reden wir hier von einem Vorfahren von ihm alaihi salatu wa sallam. Und der Stamm, der nach ihm benannt wurde, war für seine Bescheidenheit bekannt. Deswegen sagt er, tama'adadu. Das heißt, werdet so wie Ma'd ibn Adnan. Das ist ein Ausdruck, ein Name, der zu einem Verb umformuliert worden ist. In diesem Sinne, noch einmal den Hadith, hütet euch vor Luxus, der Kleidung der Nicht-Araber, seid wie Ma'd ibn Adnan und gewöhnt euch an ein hartes Leben. In diesem Sinne, wende dich ab von vermeintlicher Kultur, denn dies verweiblicht den Charakter, schwächt die Nerven und fesselt dich mit dem Faden der Einbildung. Wir haben ja vorhin gesprochen von den sogenannten, in Anführungsstrichen, männlichen Charaktereigenschaften. Und hier sagt er, vermeintlicher Kultur, denn dies verweiblicht den Charakter. Was ist vermeintliche Kultur? Was stellt man sich vor, wenn man unter Kultur, wenn man von Kultur redet? Die einen reden vom Theater, die anderen reden vom Kino, der nächste redet von der Kunst, ob das jetzt die zeichnende Kunst ist oder schauspielische Kunst ist oder was auch immer. Der nächste redet von Sehenswürdigkeiten in Städten. All dies sind Angelegenheiten, die man vielleicht das eine oder andere Mal hier und da macht und tut, aber das sollte nicht Bestandteil des Lebens eines Talib Ilm werden. Er hat keine Zeit für Sachen, die übrigens, man kann seine Zeit auch mit Nützlichem schmücken. Oder man kann, also es geht ja hier um Abwechslung. Der eine oder andere sagt sich, ich kann doch nicht meinen ganzen Tag lang verbringen, damit zu lernen. Moment, es gibt Menschen, die lernen, sie lesen, sie lernen auswendig. Und wenn sie jetzt sich zurücklehnen wollen, entspannen wollen, hören sie sich eine schöne Koran-Rezitation an. Oder sie sagen Gedichte auf, die sie auswendig gelernt haben. Gedichte, die anspornen und die aufheitern, die aber schöne Bedeutungen beinhalten. Oder sie lassen sie sich aufsagen von anderen Menschen. Oder sie verbringen Zeit mit ihrer Familie. Und so weiter und so fort. Das heißt, dass auch die Zeit, auch der Zeitvertreib kann sinnvoll gestaltet werden. Und das ist ja auch letztendlich das, was wir erreichen wollen. So erreichen die Fleißigen ihr Ziel, während du nicht weiterkommst, weil du mit der Eleganz deiner Kleidung beschäftigt bist. Und auch wenn es darunter Dinge gibt, die weder verboten noch verpönt sind, so ist es doch keine rechtschaffene Art und Weise. Der äußere Schmuck, wie beispielsweise die Kleidung ist ein Zeichen der Zugehörigkeit einer Person. Auf Deutsch sagt man sogar, Kleider machen Leute. Die Kleidung ist ein Zeichen der Zugehörigkeit einer Person, ja sogar eine Definition ihrer selbst. Und ist denn die Kleidung etwa kein Mittel, um sich selbst auszudrücken? So sei vorsichtig mit deiner Kleidung, denn sie gibt anderen Aufschluss über deine Zugehörigkeit, deine Bildung und deinen Geschmack. Und deswegen wurde gesagt, der äußere Schmuck deutet auf die innere Neigung hin. Und die Leute klassifizieren dich anhand deiner Kleidung. Die Art, wie man sich kleidet, hilft dem Betrachter sogar bei der Klassifizierung hinsichtlich Ernsthaftigkeit und Besonnenheit. Im Gegensatz zu jemand, der Rapperhosen trägt zum Beispiel. Und Besonnenheit, dem Scheich sein und Mönchtum oder kindisch sein und Angeberei. Also es gibt Dinge, an denen kann man einen Menschen oder man kann einen Menschen anhand seiner Kleidung klassifizieren. Ja? Ich denke, das ist klar und deutlich, dass enge Jeans für sich sprechen. Oder jemand, der immer mit Anzügen und Krawatte rumläuft. Oder jemand, der immer eine bestimmte Frisur hat. All diese Sachen sind ein Ausdruck seiner innerlichen Persönlichkeit. Es ist ja nicht so, dass der Friseur jedes Mal ausgerutscht ist mit seiner Schere. Ja? Sondern das ist regelmäßig so. Regelmäßig trägt er seine Haare auf die Art und Weise. Das heißt, es ist eine Form von Eitel oder wie auch immer man das möchte. Es geht hier nicht um Ausnahmen. Ausnahmen, jeder verkleidet sich mal vielleicht an Fasching oder an anderen Tag. Ja. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie kleidest du dich in der Regel? Der eine, der jedes Mal, wenn er in Rukur geht, wird sein Rücken frei. Jedes Mal hat er ein zu kurzes Hemd an. Ja. Das ist ja nicht einmal, zweimal. Das ist immer so. Das ist ein Ausdruck von seiner inneren Einstellung zu diesem Gebet und zu seiner Art und Weise, wie er sich hat zu kleiden vor anderen Menschen und besonders vor Allah subhanahu wa ta'ala. So greife zu Kleidung, die dich verschönert und nicht entehrt und keinen Anlass bietet, über dich zu lästern. Wie Leute, die zum Beispiel immer schulternlos durch die Gegend laufen. Ja? Oder Leute, die ich rede jetzt von Männern, also enge Hemden anziehen oder T-Shirts anziehen, sodass man ihre Obermuskulatur wiedererkennen soll. Ja, das ist nicht würdevoll. Das ist nicht würdevoll. Wir sagen wieder nicht verboten. Aber verbindet man so ein Bild mit einem Talib Ilm? Das heißt nicht, dass der Talib Ilm keine Muskeln haben darf. Ja? Das heißt, damit heißt es nicht. Ja. Was deine Kleidung und die Art, also auf jeden Fall geht es darum, dass man auch nicht Sachen tragen soll, wodurch die Leute einen Finger auf einen zeigen. Guck mal, der so. Wenn deine Kleidung und die Art, wie du dich bekleidest, mit der Würde dessen, was du an islamischem Wissen hast, übereinstimmen, führt das am ehesten dazu, dass du hochgeachtet wirst und man Nutzen aus deinem Wissen zieht. Also es ist so, eine Tatsache, dass du kannst so gelehrt sein, wie du möchtest. Nur wenn du dich nicht entsprechend kleidest, profitieren die Menschen von dir wenig. Das heißt, wenn du nicht angemessen gekleidet bist, wie du es eigentlich sein solltest, dann erkennt man dich in einer Gesellschaft nicht an. Und das wäre doch schade, wenn das der Grund sein soll, dass Leute dich nicht ernst nehmen. Zumal wir uns ja hier von Halal und Halal bewegen. Also wir bewegen uns ja von erlaubter Kleidung zu erlaubter Kleidung, nicht verbotener Kleidung. Innerhalb der Kleidung, die jetzt solch ein Talib Ilm oder ein Muslim oder ein Muslimer tragen können, gibt es ja Variationen genug. Durch deine gute Absicht ist dies sogar eine Tat. Durch dies ist dies sogar eine gute Tat. Es ist ein Mittel zur Leitung der Geschöpfe zur Wahrheit. Also wenn du ein Talib Ilm bist, wenn du ein Gelehrter bist und dich auskennst und du durch deine Kleidung und durch dein Verhalten die Menschen dazu bringst, dich zu respektieren, weil du eben dich in der Religion auskennst, dann ist das ein Mittel zur Rechtleitung. Und mit der guten Absicht, sich dementsprechend zu kleiden, hast du auch etwas Gutes getan. Über den Führer der Gläubigen, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, wird überliefert, dass er sagte, inni لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. Es ist mir lieber, dass derjenige, der den Koran vorträgt, weiße Gewänder trägt. Und das ist in manchen Gesellschaften immer noch der Fall und kann sich natürlich auch unterscheiden von Gesellschaft zu Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften, wo erwartet wird, dass der Imam in der Moschee, wenn er vorbetet, bestimmte Kleidung trägt. Es gibt Gesellschaften, in denen auch bestimmte Kopfbedeckungen für Männer erwartet werden. Und wenn er dann mit freiem Kopf rumlaufen würde, würde das als etwas Unanständiges gelten. Ja? All diese Sachen können sich, wie gesagt, von Gesellschaft zu Gesellschaft und von Person zu Person unterscheiden. In manchen Gesellschaften wird für den Gelehrten ein anderes Outfit erwartet als für den Koranleser. Und für den Talib Ilm wieder ein anderes und so weiter und so fort. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, über die Aussage von Umar, es ist mir lieber, dass derjenige den Koran vorträgt, weiße Gewänder trägt, damit sie ihn und somit auch die Wahrheit, für die er einsteht, ehren. Die Menschen sind, wie der Sheikh des Islams, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, wie ein Schwarm Tauben. Sie neigen dazu, einander nachzuahmen. So nimm dich in Acht, nochmals, nimm dich in Acht vor kindischer Kleidung. Was jedoch die europäische Kleidung angeht, so sollte das Urteil darüber dir nicht unbekannt sein, was aber nicht heißt, dass du mit hässlicher Kleidung ankommen sollst. Gemeint ist vielmehr die Schlichtheit der Kleidung, entsprechend den Anforderungen des islamischen Rechts, al-Shara'. Umgib sie mit rechtschaffenem Handeln und Rechtleitung, suche die Wegweiser dazu in den Büchern der Sunna und des Herzerweichenden, besonders in Al-Jami' von Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah. Also, hier will er damit sagen, dass der Muslim anständig sich kleiden soll. Und anständig bedeutet natürlich auch gesellschaftsabhängig. Gesellschaftsabhängig. Und da der Autor im heutigen Saudi-Arabien gelebt hat und dort offensichtlich sein Buch geschrieben hat, gab es dort für Gelehrte und für Talib Ilm bestimmte Kleidung bis an den heutigen Tag. Und deswegen, wenn dort ein Talib Ilm in eine Sitzung gehen würde, in Al-Masjid al-Haram oder Al-Masjid al-Nabawi und die sogenannte europäische Kleidung, wahrscheinlich meint er damit Hose und Hemd oder ähnliches, ja, gehen würde, dann würde man diesen Menschen niemals ernst nehmen. und dieser Mensch würde auffallen. Stell dir mal vor, du bist unter 500 Menschen und du bist der Einzige, der so gekleidet ist. Und das ist ein reelles Beispiel. Also das kann wirklich so sein. Ja? Vielleicht heute immer weniger und früher mehr. Aber entscheidend ist, dass er natürlich das geschrieben hat für seine Umgebung. Und wenn wir uns hier befinden, innerhalb von europäischen Ländern, so natürlich gelten für uns hier andere Gesellschaftskodexe oder andere Gesellschaftskleidungen. Denn die Kleidung ist eine Angelegenheit, die gesellschaftsabhängig ist. Trotzdem gibt es auch innerhalb der muslimischen Gesellschaft Erwartungen. Es gibt innerhalb der muslimischen Gesellschaft Erwartungen. Ja. Auch wenn es vielleicht für dich draußen normal ist, mit bestimmter Kleidung als Muslim rumzulaufen, trotzdem, wenn du vielleicht in der Moschee bist, gibt es andere Kleidung, die erwartet werden. Oder wenn du Prediger bist, andere Kleidung, die erwartet werden. Und in manchen Moscheen musst du auch ganz bestimmte Sachen tragen, damit du überhaupt vorbeten darfst. Sonst würden sie das nicht akzeptieren. Und verpönt ist, und das ist auch der entscheidende Punkt, so heißt es auch in der Erläuterung dieses Buches, dass dieser Hinweis auf hässliche Kleidung oder Hinweis auf europäische Kleidung gemeint ist immer, dass man etwas anzieht, was alle anderen Menschen nicht anziehen. Dass man etwas anzieht, was alle anderen Menschen nicht anziehen. Und das kann sich, wie gesagt, unterscheiden von Zeit zu Zeit und von Gesellschaft zu Gesellschaft und auch innerhalb der Gesellschaft, je nachdem, welche Position du unter den Menschen einnimmst. Wundere dich nicht über diesen Rat, denn die Leute des Wissens haben immer darauf aufmerksam gemacht in den Büchern der Herzerweichenden. Das sind die sogenannten Raqa'iq. Das sind Bücher, die geschrieben werden, damit dein Herz weich wird. In den Büchern des guten Benehmens und den Büchern über die Kleidung. Doch Allah weiß es am besten. 11. Das Meiden von belanglosen Zusammenkünften. Auf Arabisch Majalisul Lagh. Betritt nicht den gleichen Teppich wie jene, die Schlechtes tun und die Grenzen des guten Benehmens überschreiten. Nimm dies nicht auf die leichte Schulter. Und wenn du es doch tust, so ist dein Vergehen gegen das Wissen und die Leute des Wissens gewaltig. Es gibt Sitzungen, in denen vielleicht nicht Verbotenes nur getan wird, vielleicht nicht Verbotenes getan wird, aber in denen die Zeiten verschwendet werden, in denen man sich über Belangloses unterhält, in denen man seine Zeit verschwendet. Und das sind Sitzungen, die ein Talib ilm ebenfalls vermeiden soll. Und es gibt manche Gelehrte, hafidhahumullah wa rahimahumullah, die selbst wenn sie eingeladen werden, die Einladung gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam annehmen, dann aber nicht lange verweilen und die Einladung schon wieder verlassen. Im Gegensatz zu anderen, die stundenlang bei Einladungen verbringen. Man hat das Gefühl, sie haben die Zeit der Welt in ihrer Tasche gekauft. Sie haben gar keine Sorge, dass der Tag zu Ende geht, ohne dass sie etwas für ihre Religion getan haben. Als hätten sie überhaupt nichts zu tun, Gott bewahre. 12. Das Meiden von Tumulten. Unter Tumulten versteht man lautstarkes Chaos, Gewimmel. Zum Beispiel, dass man als Muslim sagt, komm, lass uns doch mal spazieren gehen in der Fußgängerzone. Da, wo sich viele Menschen aufhalten, wo es lautstark ist, wo viel Fitna ist. Dass ein Mensch dahin geht und dort seine Zeit verbringen möchte. Da fragt man sich, ziemt sich das für einen Talib ilm? Man sollte sich fernhalten von Aufruhr und Tumulten, denn Aufruhr bringt Fehlverhalten mit sich und das verträgt sich nicht mit dem guten Benehmen beim Studium. Hier lässt sich an Interessantem zitieren, was der Autor von einem Buch namens Al-Wasita fi Udaba Shanqita sagte. Dies wird auch in Mu'jam al-Ma'ajim überliefert. Zwei Stämme stritten sich. Also es ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, für Gelassenheit und Hören wir einfach die Geschichte mal an. Zwei Stämme stritten sich und ein anderer Stamm versuchte, zwischen ihnen zu schlichten. Sie beugten sich dem islamischen Urteil und machten einen Gelehrten zum Richter. Er entschied die Tötung von 4 Angehörigen des einen Stammes für 4 Getötete des anderen. Also 2 Stämme haben gestritten, 4 haben 4 von den anderen getötet. Und der Richter hatte geurteilt, dass aufgrund der Wiedervergeltung auf Arabisch Al-Qisas oder Al-Qawad diese 4 Mörder zum Tode verurteilt werden. Sheikh Bab ibn Ahmad sagte, bei so etwas gibt es keine Wiedervergeltung. Und das war ein Anwesender beim Gericht. Der Richter entgegnete, er sagte, so etwas findet sich in keinem Buch. Es gibt kein Buch, das besagt, dass bei Aufruhr und Durcheinander es keine Wiedervergeltung gibt. Weil das Problem ist ja klar, 2 Stämme streiten sich und dann gibt es Mord und Totschlag auf der einen oder anderen Seite. Jetzt findet er erstmal heraus, wer der Mörder überhaupt gewesen ist. Kannst du nicht einfach irgendwelche 4 Leute rauspicken vom einen Stamm und sagen, ihr werdet für die 4 anderen. Er sagte, bei so etwas gibt es keine Wiedervergeltung. Dann sagt der Richter, sowas, was du sagst, gibt es in keinem Buch. Und er will damit sagen, Allah hat die Wiedervergeltung vorgeschrieben, also müssen wir sie auch durchführen. Dann sagt der Sheikh, vielmehr fehlt es in keinem Buch. Da sagte der Richter, okay, wenn du meinst, es fehlt in keinem Buch, bitteschön, hier ist ein Wörterbuch. Such mal das, was du sagst. Er will damit sagen, dann muss es ja auch in diesem Wörterbuch irgendwo stehen. Der Überlieferer der Geschichte nahm dann das Buch in die Hand, also anscheinend der Sheikh Bab ibn Ahmed, nahm das Buch in die Hand und das Erste, worauf sein Blick fiel, war Aufruhr, Doppelpunkt, Streit und Hubein. Hubein ist einfach der Name einer Echse. Ja, ist ein Wörterbuch, das bestimmte Wörter aufgelistet hat. Und dann stand dann genau daneben, also Aufruhr, Streit und Hubein. Und im Aufruhr gibt es keine Wiedervergeltung. Und im Aufruhr gibt es keine Wiedervergeltung. Das heißt, man weiß im Aufruhr nicht, wer wen getötet hat. Und die Leute waren verwundert über diese Art der Beweisführung in jener kritischen Lage. Und was der Autor wahrscheinlich sagen möchte uns, liebe Geschwister, ist einfach, dass der Mensch in Aufruhr sich niemals begeben sollte und in chaotischen Gegenden nicht begeben sollte als Talib Ilm und auch nicht in Gegenden begeben sollte, wo es viel Fitna gibt, wo es lautstarkes Gedröhne gibt. Und so weiter und so fort. Es gibt Gegenden, in denen es sich nicht ziemt, für einen Talib Ilm sich zu begeben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 13. Sich durch Milde auszeichnen. Auf Arabisch Rifqa. Achte auf Milde beim Sprechen. Vermeide harsche Worte, denn weiche Worte besänftigen widerspenstige Seelen. Dafür gibt es im Buch, das heißt im Koran, und in der Sunna viele Beweise. Also der Prophet a.s. hatte schon darauf hingewiesen, vielmehr Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim sagt, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Und er sagte subhanahu wa ta'ala, wenn man Schlechtes mit Gutem entgegnet, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Das heißt was? Das heißt, wenn du Gutes, Schlechtes mit Gutem entgegnest, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, wie ein warmherziger Freund. Es gibt Menschen, sie haben verletzende Worte. Es gibt Menschen, sie verwenden harsche Worte. Und es gibt Menschen auf der anderen Seite, die empfindlich sind. Und deswegen bringt es nichts, immer nur zu sagen, ich habe doch die Wahrheit gesagt. Ich habe doch nichts Falsches gesagt. Es geht nicht immer nur um richtig und falsch. Sondern es geht auch darum, wie kommt es beim anderen an. Und Weisheit ist eben, dass man die richtigen Worte für die entsprechende Person findet, die vor einem steht. Kann sein, du sagst was Richtiges, aber es war nicht weise. Du hast die Worte nicht richtig gewählt. Und wie viele Sachen zerstörst du? Und stell dir jetzt mal vor, du machst das Gleiche mit einem Gelehrten. Und dieser ist auch nur ein Mensch. Und er ist vielleicht empfindlich. Und du schaffst ihn dazu bringen, sich vor dir zu verschließen. Und seine Tür vor dir zu verschließen, weil du ihn durch deine Art und Weise, wie du redest, verletzt. Jetzt kannst du einen Kopfstand machen und sagen, ich habe doch nichts Falsches gesagt. Das Ergebnis ist, du bist vom Wissen ausgeschlossen. Wenn dir das gefällt, mach so weiter. Weil du wirst es nicht schaffen, die Menschen alle zu ändern. Und deswegen, du schaffst es nicht, die Menschen, die Gelehrten zu bringen, so wie du bist. Das geht nicht. Du musst dich bei ihnen anpassen. Der eine Gelehrte hat vielleicht viel Geduld, der andere Gelehrte hat vielleicht wenig Geduld, der eine Gelehrte hat viel Zeit, der andere hat weniger Zeit. Das ist alles unerheblich. Die Frage ist, wie profitierst du von der Person, die vor? Und das ist deine Kunst und die Weisheit, die du einsetzen solltest. Allah sagte, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, das heißt, sprecht zu den Menschen Gutes. 14. Bedachtsamkeit. Das ist der vorletzte Punkt. Auf Arabisch, التأمل. Zeichne dich durch Bedachtsamkeit aus. Denn wer nachdenkt, versteht. Es heißt auch, denke nach und du wirst verstehen. Also denke nach, wenn du sprichst. Worüber sprichst du? Und was hat das für Konsequenzen? So achte auf deine Wortwahl und Ausdrucksweise. Ohne Verbohrtheit oder Pedanterie. Pedanterie ist, dass man pingelig ist, immer kleinlich ist. Und achte beim Lernen darauf, die passende Form zu wählen, um das Gemeinte auszudrücken. Und wenn dir eine Frage gestellt wird, bemühe dich, sie richtig zu verstehen, auf dass du sie nicht missverstehst und so weiter. Jedem von uns ergeht es, dass er mal das eine oder andere nicht versteht. Und dass er einen Vortrag gehört hat und ihm eine Sache nicht klar geworden ist. Die erste Reaktion ist meistens, dass man die Hand hebt und nachfragt. Das ist ja keine schlechte Sache. Aber doch besser ist es, wenn man vorher darüber nachdenkt. Denn vielleicht ergeht es dem einen oder anderen auch so, dass er manchmal Sachen hört und direkt fragt. Und während er fragt, merkt er, dass er es doch verstanden hat. Deswegen, es hat noch niemandem geschadet, dass er ein paar Sekunden Gedenkzeit nimmt, bevor er etwas fragt. Und wenn er noch ein paar Sekunden hinzufügt, um die Frage richtig zu formulieren, damit es nicht so aussieht wie, ich habe eine Frage, 1, 2, 3, dann kommt die Antwort, nee, ich meinte es eigentlich nicht so, sondern ich meinte so, damit man das vermeidet und die Zeit nicht verschwendet und damit man zielgerichtet seine Fragen stellt, macht es sehr viel Sinn, Fragen aufzuschreiben. Fragen aufzuschreiben und dann das Aufgeschriebene vorzulesen, bis man irgendwann mal so redegewandt ist, dass man tatsächlich Worte formulieren kann, ohne sie vorher aufschreiben zu müssen. Aber wir, die meisten von uns, wenn wir das nicht gewohnt sind, dann ist eben, dann erfüllen wir eben die Lücken aus durch ich meinte, Entschuldigung, ich muss nochmal wiederholen, ich formuliere es nochmal neu. All diese Sachen sind unnötig, weil er hätte sich auch vorher Zeit nehmen können, die Frage zu formulieren. Und wenn dir eine Frage gestellt wird, bemühe dich, sie richtig zu verstehen. Das ist auch wichtig. Wenn dir eine Frage gestellt wird, bevor du darauf losantwortest, vielleicht die Hälfte der Fragen, die falsch beantwortet werden, auch in der Schule, sind, weil der Schüler nicht die Frage richtig verstanden hat. Und das Schöne ist, der Lehrer hat kein Problem damit, die Frage nochmal genau zu formulieren, nochmal genau zu erklären, was er eigentlich fragen möchte. Du brauchst nur nachfragen, aber beantworte nicht, wenn du nicht genau weißt, was dir gestellt worden ist. 15. und letztens, Standhaftigkeit und Vergewisserung. Zeichne dich durch Standhaftigkeit und Vergewisserung aus. besonders bei bedeutenden und wichtigen Angelegenheiten. Dazu gehören Geduld und Standhaftigkeit im Studium während des langwierigen Lernens bei Scheichs, denn wer beständig ist, wird wachsen. Standhaftigkeit ist ein Ausdruck mehr oder weniger für Geduld. Das sind mehr oder weniger Synonyme. Und Vergewisserung ist, dass man ist auf Arabisch Tathabbut, das heißt, dass man nachhakt, dass man sich sicher geht, dass diese Information, die man hat, auch eine richtige Information ist und keine falsche Information ist. Diese beiden Angelegenheiten sind sehr, sehr wichtig. Geduld, ohne Geduld hörst du irgendwann mal auf, nach Wissen zu streben. Und wie kann man sich Geduld aneignen? Unter anderem, indem man sich daran übt. Das heißt, du spürst in deinem Innersten einen Druck, der dir sagt, hör auf, es reicht jetzt. Und du gönnst dir, du gehst ans Äußere, aber du gönnst dir eine Verschnaufspause und dann machst du weiter. Und du vergegenwärtigst dir den Lohn, den du erhältst dafür, dass du nach Wissen strebst, und du vergegenwärtigst ja auch das Ziel, das du anstrebst, denn wer sich nicht opfert, der wird auch nichts Bedeutsames ernten. Also wer nicht wirklich auch viel Zeit investiert und viel Geduld hat, braucht auch auf keinen rosiges Ergebnis warten. Vergewisserung ist auch ganz wichtig, denn manchmal lernt man etwas, aber man hat es nicht richtig verstanden. Oder man denkt, man hat es verstanden. Was dabei hilft, vielleicht reden wir darüber später auch einmal darüber, ist, dass man das, was man meint, verstanden zu haben, jemandem erzählt, der nicht dabei war. Oder auch jemandem, der dabei war. Und gerade derjenige, der nicht dabei war, wenn du mir das erzählst, hakt danach. Dann sagt er, ja, aber wie ist es denn in dem Fall? Ja, aber wie ist es denn in dem Fall? Ja, und wie ist es in dem Fall? Das heißt, er prüft dich auf Lückenlosigkeit. Und dann plötzlich merkst du, okay, ich habe das Thema allgemein verstanden, aber mir fehlt hier eine Information, da eine Information, da eine Information. Und du weißt, dass du das doch nicht so gut verstanden hast, wie du eigentlich gedacht hast. Deswegen vergewissere dich bei anderen, ob das, was du verstanden hast, auch wirklich richtig verstanden hast. Wer beständig ist, wird wachsen. Auf Arabisch, man thabata nabata. Man thabata nabata. Wer beständig ist, das heißt, zielstrebig arbeitet, geduldig ist, bei dem Wissen bleibt, nabata, der wird auch wachsen, der wird auch heranwachsen. Aus dem wird auch irgendwann noch was werden. Ansonsten denke der Hobby-Student, der Hobby-Islam-Student, ich lese mal ein Buch über Islam, wenn ich gerade Lust dazu habe. Heute interessiert mich das Klonen im Islam. Morgen interessiert mich das islamische Banksystem. Übermorgen interessiert mich, so betet man. Und nach übermorgen interessiere ich mich über, was am Tag der Auferstehung geschieht. Das ist Hobby-Islam. Das ist Hobby-Islam. Alhamdulillah, das ist was Gutes. Nichts Schlechtes, nur das macht aus einem sicherlich keinen Talib. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.